Die Flüsse von Friedrich von Schiller. Rhein. Treu wie dem Schweizer gebührt, bewach ich Germaniens Grenze, aber der Gallier hüpft über den duldenden Strom. Rhein und Mosel, schon so lang umarm ich die lotharingische Jungfrau, aber noch hat kein Sohn unsere Verbindung beglückt. Donau in Sternchen, mich umwohnt mit glänzendem Aug das Volk der Phaiaken. Immer ist's Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß. Meine Burgen zerfallen zwar, doch getröstet erblick ich seit Jahrhunderten noch immer das alte Geschlecht. Saale, kurz ist mein Lauf und begrüßt der Fürsten der Völker so viele, aber die Fürsten sind gut, aber die Völker sind frei. Ilm, meine Ufer sind arm, doch höret die leisere Welle, führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied. Pleiße, flach ist mein Ufer und seicht mein Bach, es schöpften zu durstig meine Poeten mich, meine Prosaiker aus. Elbe, all ihr andern, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch. Unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich und auch in Meißen nur Deutsch. Spree, Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Cäsar. Da nahm ich meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitdem. Weser, leider von mir ist gar nichts zu sagen, auch zu dem kleinsten Epigramme bedenkt, geb ich der Muse nicht Stoff. Gesundbrunnen zu Sternchen. Seltsames Land, hier haben die Flüsse Geschmack und die Quellen, bei den Bewohnern allein hab ich noch keinen verspürt. Pegnitz, ganz hypochondrisch bin ich vor langer Weile geworden und ich fließe nur fort, weil es so hergebracht ist. Die Sternchen, Flüsse, unser einer hat's halter gut, in Sternscher Herren Ländern, ihr Joch ist sanft und ihre Lasten sind leicht. Salzach, aus Juvaviens Bergen ström ich, das Erzstift zu salzen, lenke dann Bayern zu, wo es an Salze gebricht. Der anonyme Fluss, Fastenspeisen dem Tisch des frommen Bischofs zu liefern, goss der Schöpfer mich aus durch das verhungerte Land. Le fleuve indiscret. Jetzt kein Wort mehr, ihr Flüsse, man sieht's, ihr wisst euch so wenig zu bescheiden als einst Diderots Schätzchen getan.